Ja, schönen guten Abend, Nummer 12 von den Netzgesprächen. Und ja, heute die Premiere mit der Doppelleitung. Einmal wie immer der Tom. Schönen guten Abend, Tom. Hallihallo. Und als sozusagen Special Guest haben wir noch den Jan dabei. Schönen guten Abend, Jan. Hi. Hi. Ja, heute mal irgendwie zu dritt am Start, ganz spontan. Und flotte Reihe. Genau, gucken wir mal, wo das hinführt. Ja, womit fangen wir an? Fangen wir erst mit dem großen Riesenthema an, würde ich sagen, oder? Weil wenn wir jetzt schon die Gelegenheit haben und haben den Jan hier, dann will ich da auch mal drüber quatschen. Okay. Ja, nochmal ganz kurz so der Einstieg. Der Jan hat irgendwie mal sich so eine Auszeit genommen und hat sich ein Wohnmobil geholt und ist einmal um die Ostsee gefahren und ist jetzt wieder da. Und das Ganze hat irgendwie, ich weiß nicht, wie lange gedauert, Jan? 3 Monate bin ich um die Ostsee gefahren, genau. Genau, und da gibt es bestimmt die eine oder andere coole Geschichte zu erzählen. Und haben wir uns gedacht, ja, holen wir dich mal dazu. Bestimmt, ja, sicher. Ja, Tom, du musst auch noch was beitragen und dich nicht so im Hintergrund halten, weil irgendwie zu dritt müssen wir mal gucken, wie das irgendwie klappt. Aber ich denke mal, so ein Gespräch zu dritt passt schon. Ja, also 3 Monate in die Ostsee fahren hört sich jetzt erstmal interessanter an als das, was ich direkt zu sagen hätte. Also leg los. Was soll ich erzählen? Was interessiert euch? Wie bist du denn gestartet? Gestartet bin ich in MacPom bei einem Freund und bin dann über Polen, Litauen, Lettland, Estland, nach Finnland und dann hoch zum Nordkap und dann wieder runter über Schweden und Dänemark zurück. So cool. Genau. Ja, mit was für einem Wagen bist du da unterwegs gewesen? Irgendwas, was man nicht leicht klaut oder ungern klaut? Oder mit dem Hammer, reparieren kann. Ja, genau. Ich habe einen sehr alten Fiat Ducato, Baujahr 86. Aber so ein richtiges Wohnmobil, so mit Ausbau. Unzerstörbar, eigentlich. Das kannst du auch selber reparieren, wenn mal was dran ist? Oder musst du dann mal in die Werkstatt? Ja, kommt drauf an, was. Also in Danzig sind mir irgendwie die Bremsen ausgefallen. Das konnte ich nicht selber machen. Bin ich irgendwie 100 Kilometer ohne Bremse gefahren. Aber hab da jemand gefunden, der das macht. Und in Schweden ist mir nochmal irgendwie der Auspuff abgefallen. Da habe ich auch so einen Russen gefunden, der mir das schweißt. War das der Blog? Du hattest ja parallel zu der ganzen Geschichte noch so einen Blog mit Fotos und allem drum und dran. Und irgendwann hattest du mal geschrieben, so das ganze Ding ist kaputt und fällt auseinander. Und ich suche mir jetzt mal irgendwie eine Werkstatt. Und als du auf die Werkstatt zugefahren bist, ist der Typ schon rausgekommen und hat irgendwie gemeint, oh, hier, ich habe dein Auto schon ewig weit gehört. Und Ja, aber der konnte mir nicht helfen, das war dann jemand anders, weil ich habe überall gesucht nach dem Ersatzteil, was es irgendwie nicht gibt in Schweden. Und dann habe ich auf irgendeinem Schrottplatz irgendeinen Mechaniker gefunden, der hat es mir geschweißt, der kein Wort Englisch konnte, war sehr lustig, Konversation. Ja, so und die Intention war einfach so, ja, ich mache jetzt mal hier, steig mal ein Wohnmobil und fahr mal alleine irgendwie durch die Gegend und guck mal, was passiert. Ja, genau, klar, ich wollte es schon immer mal machen irgendwie. Schon immer mal von geträumt, so mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Das wollte ich jetzt auch mal testen, ob es wirklich gut ist. Und würdest du es jedem empfehlen? Klar, ist auf jeden Fall gut. Also auch so alleine ist nicht schlecht, so mal mit sich selbst. Irgendwie. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen nicht gesprochen in Norwegen, Finnland, Norwegen oder so. Da muss man schon mit sich selbst klarkommen. Ja, das glaube ich. Cool. Ich glaube, da träumen viele von, einfach mal zu sagen, ich scheiß auf meinen Job, ich packe jetzt einfach meine 7 Sachen und fahr los. Oder lauf los, ja, oder klar. Irgendwas. Also, Hut ab, dass du das einfach so gemacht hast. Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf? Ich war Softwareentwickler. Okay. Vorher, ja. Hat einen guten Job und so, aber. Und willst du da auch wieder? 4 Jahre reicht auch. Ja, also ich meine, Software entwickeln werde ich wahrscheinlich weiter. Damit kann man gut Geld verdienen. Ja. Mache ich auch gerade schon. Also aktuell mache ich ein Projekt und finanziere mich halt so weiter und kann auch ein bisschen so die Freiheit genießen im Wohnmobil und nicht in einem festen Job zu sein. Und wenn jetzt hier irgendeiner im Blog den Flatter-Knopf drückt, dann kriegt er ja noch die Kohle von mir. Spendenaufrufe, ist gut. Das ist ja ein bisschen wie Oscar aus der Tonne hier im Podcast. Ja, und so herausragendstes Erlebnis, außer irgendwie 3 Wochen gar nichts gesagt. Ja, Leute natürlich. Irgendwie in Estland habe ich irgendwie nette Leute getroffen, mit denen ich irgendwie in der Sauna war und Wodka getrunken habe. War ganz nettes Erlebnis, wo ich eigentlich Ruhe brauchte, weil ich vorher auf dem Festival war und dann irgendwo in die Pampa gefahren bin am Meer. Und irgendwann ging es nicht weiter, weil die Straßen haben mein Auto irgendwie nicht mitgemacht. Die Bäume waren zu tief und ich konnte nicht weiterfahren, bin rückwärts zurück und auf so einem Grundstück gelandet, wo so Jungs im Handtuch aus der Hecke kamen und gemeint haben, ich müsste mit ihnen jetzt Wodka trinken und Sauna machen. Oh Gott, da würden aber alle Warnlampen bei mir angehen. Ja, war bei mir auch so, aber echt? Dann habe ich gedacht, wird bestimmt lustig. Also irgendwo im weit abgelegenen Osten hattest du auch so das eine oder andere Erlebnis, glaube ich, wo du dir gedacht hast, da fahre ich mal lieber weiter von dem Parkplatz. Ja, das hatte ich nur einmal, das war in Finnland aber. Also da stand ich irgendwo und nachts klopft es dann plötzlich an meinem Wohnmobil und ich bin irgendwie, ich werde immer ganz schlecht gelaunt, wenn mich jemand weckt. Und bin aus dem Wohnmobil gesprochen, what's up? Und die Leute, irgendwie Jugendliche, die wahrscheinlich gedacht haben, das Wohnmobil wäre leer und sie könnten es jetzt ausräumen, standen davor und haben mir irgendwas erzählt auf Finnisch, was ich nicht verstanden habe. Ich habe immer nur What's up und ziemlich aggressiv wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwie abgehauen. Ich habe dann weiter geschlafen, aber am nächsten Tag nicht mehr an dem Platz. Ja, und so retrospektiv betrachtet, welches Land würdest du als das coolste von allen betrachten oder kann man das nicht sagen? Also Baltikum ist so menschenmäßig und auch naturmäßig schön und ist irgendwie noch ein bisschen wilder. Und Norwegen ist natürlich von der Landschaft her abgefahren. Wahnsinn. Gerade da oben, wenn es irgendwann keine Bäume mehr gibt, ganz im Norden. Super. Taiga. Ja, stimmt. Ich muss hier mal gerade so auf die Landkarte rüberwerfen. Das geht ja schon ein ganz schönes Stück nochmal hoch dann, ne? Ja, ist schon ziemlich weit. Also ich bin 20.000 Kilometer gefahren, ungefähr. Wieder so zickzack. Und irgendwann nerven einen die ganzen Tannenwälder. Kann man keine Nadelbäume mehr sehen. Und riesige Monokulturen. Also die leben anscheinend nur davon. Und hattest du irgendwie so das Ding, dass du irgendwie so landestypische Vorurteile irgendwie bestätigt fandest, sobald du irgendwie irgendwo reingekommen bist, oder so irgendein Aha-Erlebnis? Polen haben keinen Geschmack. In Polen ist es schon alles ziemlich so, man merkt, dass Geld reinfließt und es wird überall gebaut und so, aber ganz schlimm kitschig mit grünen glänzenden Dächern und so. Ja, stimmt. Wir haben hier in der Nachbarschaft irgendwo so ein Haus. Das ist auch so von außen sieht es aus wie so ein Palast und innen hat da irgend so ein Trödelladen, wo alles voll ist mit Vasen und Figürchen und Kramzeugs. Ist ein Scheißdreck dagegen. Also das quillt aus allen Öffnungen raus. In Polen merkt man auch, dass die sehr religiös sind. Also überall stehen so Kreuze mit so Plastikblumen dran und so. Schon sehr interessant. Ich überlege gerade, durch die Zeit, in der ich so in der Schule war, wo man was über andere Länder lernt, was so im Kopf festbleibt, es war halt zu einer Zeit, wo der eiserne Vorhang noch unten war und alles, was irgendwie östlich von Berlin war, ist nur so der Russlandfleck. Von daher habe ich die zwar alle schon mal gehört und könnte es auf der Landkarte auch einordnen, aber ich habe absolut kein Bild von den Ländern im Kopf. Also Estland zum Beispiel ist... Ja, Tom? Nee, sag du. Nee, Estland ist super europäisch, habe ich festgestellt. Also überall internetfrei, wie in keinem anderen Land. Die Leute sind auch super westlich gekleidet und so. Also es ist kein großer Unterschied zu hier. Ich wollte gerade noch einen Punkt zu Polen sagen. Also ich bin ja halber Pole, meine Mutter ist Pole. Und ich weiß, ich war als Kind, als letztes Mal, ich weiß, war vielleicht 8 oder 7 oder so, war ich das letzte Mal in Polen gewesen. Und ich habe da überhaupt keine gute Erinnerung dran. Ich meine, das war auch so kurz bevor die Mauer gefallen ist. Und da haben mich meine Eltern dahin geschleppt zu irgendwelchen Verwandten, die ich nicht kannte, deren Sprache ich nicht gesprochen hatte. Und das Einzige, was mir davon irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass das Eis unfassbar schlecht gewesen ist. Ich hatte irgendwie Eis in die Hand gedrückt bekommen und ich meine, als Kind kann dir nichts Schlimmeres passieren, als wenn das Eis nichts taugt. Ne? Das ist das Einzige, was von Polen hängen geblieben ist. Also, ich glaube, ich habe kein Eis gegessen. Ich habe kein Eis gegessen, aber ansonsten war das Essen super. Boah, das ja, Skype knarzt gerade ziemlich. Ist es bei euch auch so oder nur bei mir? Ein bisschen, ja. Ich höre das hier auch. Naja, fängt sich wieder. Kann man eh nicht ändern. Na, jetzt habe ich die Konversation abgebrochen. Eis mag ich gar nicht so. Ich bin nicht so der Eismensch. Ich bin eher so der salzige Mensch. Genau. Geht mir genauso. Ich mag auch nichts Süßes. Bist du auch salziges Popcorn? Ich habe auch schon lange kein Popcorn mehr gegessen. Also wenn ich jetzt die Wahl zwischen beiden hätte, wäre es mir, glaube ich, egal, welches ich nehmen würde. Aber ich würde, glaube ich, zuerst zu dem Salzigen greifen, weil ich das schon länger nicht mehr hatte. Mag ich gar nicht. Ja, ich mag gar kein Popcorn. Ich hab mich mit Popcorn irgendwie übersättigt, als ich für einen Bekannten, der irgendwie so einen Laden hat, der auch so Veranstaltungen macht, mich mal dazu habe breitschlagen lassen, für ihn so eine Popcornmaschine bei irgendeiner Eröffnung von was weiß ich zu bedienen und mich da so an sein Zelt zu stellen. Das ist aber auch schon 10 Jahre her und nachdem die ganze Geschichte halt fertig war abends, hat man halt das Zelt zugemacht und hat die Popcornmaschine nochmal voll laufen lassen, ist dann in den Möbelladen reingegangen und hat sich so einen blauen Sack geholt, den gelben Sack war es, und hat den kompletten gelben Sack mit Popcorn voll gemacht und dann im Bus nach Hause gefahren. Und ja, seitdem habe ich, glaube ich, nicht mehr so mit Popcorn. Ich glaube, die Maschine kenne ich. Die hatten wir mal im Proberaum, oder? Ja, genau. Wo wir Videoabend gemacht haben, ja, genau. Der Proberaum war noch ein paar Monate lang voll Popcorn. Gab irgendwie Popcorn-Schlacht. Ja, das ist, wenn du da mal irgendwie so an der Quelle sitzt, das ist fatal. Hast du eigentlich in Norwegen Elche gesehen, als du in Norwegen warst? Ich habe in Finnland ein Elchpaar gesehen. Ich habe jede Menge Rentiere gesehen, aber nur eine Elchmutter mit Kuh. Nein, eine Kuh mit Kind vielmehr. Immerhin, also die gibt es weg. Ne? Okay. Ja, die gibt es weg, aber die war sofort weg. Ich konnte sie nicht fotografieren oder sowas. Also bis du eben sagtest, du hast tatsächlich welche gesehen, der festen Überzeugung, dass Elche nur ein Mythos sind. Wir waren vor 2 oder 3 Jahren in Norwegen gewesen, sind auch ein paar Tage rumgefahren, sind auf irgendwelchen Strecken gefahren, wo überall Achtung Elchschilder standen und wir haben nicht einen einzigen Elch gesehen. Ne? Wir sind fest davon ausgegangen, dass es eine Touri-Falle ist, dass es die eigentlich gar nicht gibt. Bei Elche so. Wo wart ihr? Wir sind von Oslo mit der Bergenbahn rüber nach Bergen, sind dort dann mit dem Auto Richtung Norden gefahren und einfach ein paar Tage lang durch die Pampa, wo es uns hin verschlagen hat, so bis diesen Geiranger Fjord hoch. Gab es da schon Rentiere so viele? Nee, gar nicht. Südlich, genau. Wenn du nördlicher kommst, dann rennen ja die ganze Zeit Rentiere vom Auto rum und so. Also, in riesigen Mengen gibt sie da. Sind doch ziemlich dumm. So, wenn die von dem Auto laufen und du fährst, laufen sie immer weiter und du bleibst stehen, bleiben sie auch stehen. Die gehen nicht zur Seite. Kann das sein, dass das irgendwie so ein generelles Ding von den nordischen Tieren ist? Weil den Elchen sagt mir auch nach, dass es nicht wirklich die Schlausten sind. Wahrscheinlich sind die Elchwarnschilder halt auch so, weil die eher die Elche ins Auto rennen. Weil ich meine, so ein Elch ist halt nicht auf den Wackelbeinen, ist der nicht wirklich schnell. Und wenn der da auf der Straße steht, dann fährst du ja auch nicht wirklich... Du fährst da ja nicht rein absichtlich. Der taucht ja nicht einfach so auf. Wahrscheinlich taucht er schon auf. Ziemlich scheu. Ich glaube, Elche sind sehr scheu. Also die ich gesehen habe, waren sofort weg. Also nicht so wie die Rentiere. Die eigentlich überhaupt nicht scheu sind. Jetzt hat es irgendwie den Jan rausgerissen. Gucken wir mal, ob wir den wieder reinkriegen. Das ist schon ein schlechter Empfang in so einem Wohnmobil. Ja. Fragen wir ihn mal, ob er die Antenne aus... Ja, da kommt er dazu. Warte mal, ich muss ihn aber reinholen. Jetzt bündelt's hier. Moment. So, und so. Jetzt haben wir ihn gleich wieder dabei. So. Hallo? Ja, jetzt haben wir dich auch wieder da. Wir haben uns gefragt, ja, ob du deine Antenne auf dem Dach oder innen drin hast. Nee, ich habe so einen blöden USB-Stick. Ah, so ein Surfstick. Ja, ja, aber es ist, glaube ich, nicht das Problem, dass ich hier keinen Empfang habe, sondern eher, dass die Bandbreite manchmal weg ist. Also es ist wie so ein ganz komisches Verhalten. Wenn ich in der Stadt bin, habe ich zwar super Empfang, aber immer wieder irgendwie Lags. Und wenn ich irgendwo auf dem Land, in irgendeinem Dorf oder so bin, wo ich super Empfang habe, dann gibt es keine Lags. Dann habe ich auch prima Internet, weil niemand ist die Zonen benutzt anscheinend. Ja, da haben wir uns heute natürlich den falschen Zeitpunkt und den falschen Ort ausgesucht, weil konntest du jetzt die neuen iPhones vorbestellen. Ich glaube, die wurden jetzt irgendwie Samstag und heute ausgeliefert. Ich habe da Gerüchte gehört, von wegen, einer hat eins bekommen von einem TNT-Fahrer, also von TNT, dem Lieferservice, und der Fahrer meinte zu ihm, ja, ich habe das ganze Auto nur voll mit iPhones und fahre heute nur die iPhones rum. Das war am Samstag und ich denke, dass da heute noch die ganzen Restnachzüge rauskommen. Und wenn du am Uniparkplatz stehst, dann ja, wird die Chance wahrscheinlich auch relativ hoch sein, dass die Leute da irgendwie heute dick am Start sind. Der ist eigentlich so ein Ausläufer vom Stadtpark. Das liegt so ein bisschen im Wald drin. Der Stadtpark läuft dann in den Wald rein. Und hier sind eigentlich gar keine Autos mehr. Also ich sehe auch keine Gebäude. Das eröffnet mir schon wieder irgendwie ganz neue Fantasien, wenn ich mir überlege, dass du hier einfach mitmachst mit so einem USB-Stick und irgendwo in der Pampa stehst. Da kannst du ja auch irgendwelche Outdoor-Sachen oder sowas machen. Ja, ja, ich habe schon gesagt, genau, wir können mal Leute interviewen irgendwo. Ja, oder im Sommer nochmal machen und dann setzt du dich davor, machst die Tür auf und wir haben die Grillen im Hintergrund. Ja, ja, genau. Ich glaube, jetzt gibt es hier keine Nebengeräusche. Vielleicht ein paar Fahrradfahrer, hier ist ein Fahrradweg. Aber ich habe die Tür leider zu. Ist der Tom eigentlich auch noch da? Ich bin auch da, ja. Ah, ja. Und wäre das was für dich, Tom, in so einem Wohnmobil? Ich glaube schon, ja. Ich hatte es ja neulich schon mal erzählt. Ich laufe ja auch gern mal irgendwie, wenn ich es schaffe, einmal im Jahr alleine durch die Gegend auf irgendwelchen Wanderwegen. Ich glaube, ich würde es auch sofort machen, wenn ich irgendwie die Eier dazu hätte, einfach mal alles hinzuschmeißen. Das ist mein größtes Problem. Also ich machen würde ich das sofort, aber ich bin so ein bisschen ein Sicherheitsmensch. Ich habe irgendwie Angst, meinen Job aufzugeben und das einfach mal zu machen. Ja klar, das ist das größte Problem mit der Sicherheit. Aber wenn man keine Sicherheit hat, dann ist wenigstens aufregend immer. Da verschieben sich die Maßstäbe so ein bisschen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du da jetzt irgendwas von mitgenommen? Also bist du in irgendeiner Hinsicht anders geworden nach dem Trip? Das kann ich gar nicht sagen. Das können wahrscheinlich nur meine Freunde sagen. Ja, ich habe noch nicht viel. Ich hab dich halt noch, seitdem du wieder da bist, nur einmal kurz irgendwie richtig gesehen und so, wenn ich dich jetzt hier höre, sage ich so, nee, aber es wäre natürlich auch gemein, ne? Dann hättest du dir das sparen können. Nee, aber nee, also ich glaube, ich habe mich auch nicht wirklich verändert, aber ich glaube, ich habe weniger Angst irgendwie vor fremden Dingen. So. Ja, ich glaube, du lernst einfach irgendwie dazu, aber ja, das der Charakter ist halt schon geprägt in einem gewissen Alter. Und da verändert sich dann nicht mehr so viel, aber dann kommen dann halt irgendwie die eine oder andere Eigenschaft dazu. Also man lernt, dass es immer weitergeht, egal was passiert. Egal wo man ist. Und man keine Angst haben muss davor oder so. Es sei denn, du fährst über die Klippe eines Fjords aus Versehen. Da ja, geht's das nicht, Gott sei Dank nicht passiert. Doch, ich habe mich am Nordkap festgefahren. Das war krass. Irgendwie nachts um 10 oder so bin ich so einen Berg runtergefahren. Den ich eigentlich gar nicht runterfahren wollte, am Feldweg zum Parken, damit ich da schlafen kann. Und dann kam ich nicht mehr zurück, weil das Auto den Berg nicht mehr hochfahren konnte, weil es auch feucht war und so. Und dann habe ich irgendwie 2 Stunden lang da Da stand so eine alte Holzhütte, da habe ich die Bretter genommen und versucht, irgendwie mir den Weg fahrbar zu machen, die Bretter da auszulegen. Hat auch alles nicht funktioniert. Und dann kamen noch so Angler, die haben versucht, das Auto hochzuschieben. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Und dann habe ich schon gedacht, so ja, jetzt ist es ja richtig scheiße, weil das nächste Dorf irgendwie ein paar Kilometer entfernt, nachts unter Null. So fangen die ganzen Filme an, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Ja, ja, genau. So Typ im Wohnmobil im Wald alleine. Ja, ja, genau. Nee, Wald gab's ja nicht mehr, aber in der Pampa alleine Nebel. Alles voll, also man sieht nicht besonders weit im Nordkap. Auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, erstmal die Nacht da zu bleiben. Und das war auch ganz gut, weil am nächsten Tag klopft irgendwie einer von diesen Anglern an meine Tür, morgens um 8. Und meint irgendwas von einem Auto mit Blinklicht, was jetzt gleich kommt. Und dann kam so ein riesiger 20-Tonnen-Bagger und hat mich rausgezogen. Das war ziemlich cool. Du bist also nicht rausgerannt und hast ihn direkt wieder angeschrien, what's up. Nee. Der so, ey, eigentlich wollte ich dir helfen, aber jetzt nicht mehr, tschüss. Ja. Das ist Stufe 2, irgendwie die ganze Tour nochmal abzufahren und jedem nur mit what's up zu begegnen. Nee, die haben mich ja nicht geweckt, ich war schon wach. Achso. Tja, jetzt haben wir natürlich hier ein Thema in den Raum gestellt, da fällt es uns schwer, irgendwie noch einen draufzulegen, ne? Naja. Ja, man möchte es auch nicht abgeben. Ja, das stimmt. Wie lange willst du das jetzt noch machen? Eigentlich wird es mir langsam ein bisschen kalt, es geht, aber so auf Dauer ist es irgendwie dann doch nicht so mit Arbeiten und so. Und ich habe wahrscheinlich ab nächsten Monat ein Zimmer. Mal schauen. Ja gut, aber solange die Karre noch am Start ist, kann man ja jederzeit wieder flüchten. Ja, ja, genau. Die behalte ich auch erstmal. Ist schon gut. Eigentlich würde ich gerne nochmal in den Süden fahren, aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen arbeiten. Gleiche Tour nochmal ums Mittelmeer. Ja, genau. Ich habe auch Leute getroffen, die sind schon ums Mittelmeer gefahren. Also komplett. Aber ich glaube, aktuell ist das nicht so, die politische Lage nicht so ideal dafür. Da bräuchte ich auch Allradantrieb. Ja, aber ob es da unten so viel schlimmer ist als da oben? Ich meine, du entfernst dich halt auf jeden Fall irgendwie von ausgebauten Wegen. Und ja, ich bin so persönlich, ja, da kommen halt wieder die Vorurteile durch, aber ich stelle es mir halt so in den östlichen Gebieten irgendwie nochmal übler vor, als irgendwie jetzt im mediterranen Raum. Aber obwohl, wenn du jetzt natürlich einmal rumfährst, dann hast du natürlich auch schon das ein oder andere. Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen, das ein oder andere harte Ding da, ne? Muss ich ein Geschütz in meine Dachluke bauen. So. Ja, der norwegische Frühling ist ja auch viel schöner als der arabische Frühling. So, so Militärhelm auf und zuckelst da durch die Gegend. Ja, kann ich auch gleich. Gitter in meine Fenster und so. Ich weiß nicht. Ist der Militär auch schon da? Gibt es da einen militärischen Nachrüstsatz für das Modell? Ja, es gibt doch auch so Wohnmobile, ja, so Wohnmobile mit so Kettenantrieben und so, oder so Unimog-Dinger oder sowas. Ja, Unimog wäre es super, ja. Gibt's bestimmt. Aber nicht für ein Fiat Ducato. Ja, ich bin dafür, dass du auf Kettenantrieb gucken. Ja, ich bin dafür, dass du auf Kettenantrieb umrüstest. Ich finde ja Kettenantrieb irgendwie abgefahren. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Mit dem 75 PS Motor. Das ist halt eine leichte, kurze Kette. Ein Kettchen. Läuft eigentlich Musik im Hintergrund heute? Ich höre das nicht. Die Pausen haben wir aufgrund der Hintergrundmusik überbrückt. Die geht nur nicht zu euch rüber, weil ich die Verbindung nur nicht noch mehr strapazieren möchte. Obwohl, wir haben ja vorhin schon kurz mit Jan getestet und wir sind ja irgendwie der Theorie, dass da, sobald keine Daten mehr fließen, das alles schlechter wird. Aber gut, das ist jetzt auch nicht der Fall, weil der hört ja zu. Ja, nee, solange hier irgendwie die Connection da ist, bleibt ihr auch. Aber wenn ich mal einen Moment irgendwie nichts habe, dann bricht die Verbindung immer ab. Bei mir. Ja, wenn es unerträglich wird, werfe ich dich nochmal raus und hol dich nochmal rein, dann passt es schon. Nee, das geht jetzt. Wir haben ja eine Verbindung, eine feste, dann scheint das zu funktionieren. Ja, ich fahre hier nicht weg. Ich fahr doch einfach mal 100 Meter weiter. Nee, ich habe heute schon Orte gesucht, wo ich das machen kann. War vorher auf so einem Ort, 10 Kilometer hier entfernt von Karlsruhe, da gibt es irgendwie so eine Wohnmobilstation, wo man Wasser kriegen kann und so. Aber da war alles voll Rentner und da gibt es auch Strom, aber es war keine Steckdose mehr frei. Und es war eigentlich auch kein Platz. Ich wollte gerade fragen, ob man das moderne Wardriving jetzt einfach im Wohnmobil macht. Früher ist man mit dem Netzwerk-Scannen früher bist du ja irgendwie mit dem Laptop im Auto rumgefahren. Im Opel Corsa und so einem 17-Zoll-Monitor hinten, so ein Röhrenmonitor und so ein Big Tower. Ja, das war vor den Laptops. 20-Volt-Adapter. Ne? Ja, als WLAN angefangen, glaube ich, oder? Genau, und da konnte man da über die Post surfen. So, das geht nicht. Wir hätten noch keine verschlüsselten Netze. So. Und wir versuchen unser Glück nochmal. Was meinst du? Wir versuchen unser Glück nochmal. Weil irgendwie, ja, so 10 Minuten geht's und dann danach ist wieder Suppe. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie mit einer Neuinitiierung alles wieder, ja. Besser wird. Besser wird, genau. Ja, neu starten ist immer gut. Ein Boot tut gut. Und Tom, du hast das neue Intro gemacht? Ja, genau. Das eine Instrument klingt so ein bisschen nach Blockflöte. Boah, das ist, glaube ich, das ist so ein alter Moog-Synthesizer. Oh, cool. Gibt es MIDI-Blockflöten? Es gibt MIDI-Blockflöten, ja. Also die würdest du nicht als Blockflöten erkennen, aber es gibt sie, ja. Schade. Achso, oder meinst du richtige Blockflöten mit MIDI-Anschluss? Ja, irgendwie sowas. Ich habe gerade das Bild im Kopf gehabt, aber wenn du jetzt meinst, es gibt's schon, dann ist es gleich wieder so puff weg. Ja. Coole Idee eigentlich. Ich meine, das ist nur rund hinten, da kannst du schön einen Adapter dran machen. Das Kabel raus, das ist irgendwie so ein Wandler, der die Töne in digitale Signale. Cool, gute Idee, MIDI-Blockflöten. Es gibt irgendwie so einen Analog-Synthesizer, der auf so einer Querflöte basiert, irgendwie Ende der 70er. Ich weiß dann nicht mehr, wie das Ding heißt. Hab ich mal irgendwann bei eBay gesehen, war sau cool, hat einen wahnsinnigen Sound. Da spielst du wirklich so eine richtige Querflöte und hast dann Synthi dahinter. Es gibt so viele coole Instrumente, die irgendwie aus den 70ern entstanden sind oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich will dieses, wie heißt das denn, Tremolo oder so, gibt's da sowas? So ein Ding, was so ein elektromagnetisches Feld erzeugt und du dirigierst also, Theremine. Dieses... Theremine, genau. Ja, genau. Ja, und da würde ich gerne mal irgendwie Hand anlegen. Weil... Gibt's voll die High-End-Dinger mittlerweile. Ja, ich habe das ein oder andere YouTube-Video von dem Ding halt mal gesehen, aber es ist halt wirklich ja so ein Dirigieren mit minimalen Fingerbewegungen und sowas. Du kennst das, Tom? Ich wusste nicht, wie es heißt, aber ich kenne das. Das ist diese Antenne, die da so hochragt und mit den Händen steuerst du die Töne, ne? Ja, genau. Irgendwie Tonhöhe und Lautstärke oder so mit X- und Y-Achse sozusagen. Der erste Synthesizer oder so. Ist schon irgendwie in den 30ern, glaube ich, entwickelt worden, das Ding. Ich habe mal so einen Billigbausatz aus China bestellt, aber das war richtig scheiße. Da kamen nur so viele Töne raus. Ja, den habe ich leider nie gesehen. Was gibt's noch an abgefahrenen Instrumenten außer Akkordeon aus den 70ern? Was? Akkordeon? Akkordeon gibt schon länger. die ganzen Analog-Sachen sind aus den 70ern. Und dann kamen die 80er mit den 8-Bit-Prozessoren und es klang alles scheiße. Ja, da könnte man jetzt auch nochmal gesondert diskutieren. Ich mag ja diesen 8-Bit-Sound. Aber gut, da trifft halt wieder das elektronische Musikempfinden auf das Handgespielte, ne? Also die Keyboards in den 80ern waren schon extrem laut, so eine Popmusik. Ich überlege gerade, ich habe neulich mal so ein VST-Instrument für Cubase gehabt. Das hat genau diese ganzen C64 8-Bit-Sounds gehabt, die man so aus den alten Spielen kennt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es hieß, ich glaube, es hieß sogar irgendwie C64 Basic oder sowas. Also jeder, der ein bisschen Musik zu Hause macht, der weiß, was VST ist, mal nach C64 Basic suchen. Ist frei und sehr cool. Oder wer irgendwie noch einen alten Gameboy zu Hause hat, der kann sich mal Nano Loop angucken. Das ist so ein Loop-Sequenzer, der halt den Soundchip vom Gameboy benutzt und auf dem Display. Du benutzt halt einfach den Gameboy, so wie du zockst. Auf dem Display hast du halt so das Sequencer-Fenster. Über das Steuerkreuz und die Buttons gibst du irgendwie ein. Ich weiß nur nicht genau, wie du das, weil du kannst ja nicht irgendwie selbst eine Cartridge bauen. Entweder gibt es da so schon Dinger, wo du halt nur noch das ROM aufspielen musst, oder du kriegst irgendwo fertige Cartridges, weiß ich nicht genau. Aber da kann man sich ja mal schlau machen. Das ist halt auch abgefahren, weil da kannst du halt einfach mit so einem Gameboy sequenzen. Es gibt so abgefahrene Punkbands mit so Sounds. Lüttrück zum Beispiel. Die habe ich mir letztens mal angeschaut. Die waren echt geil. Die hatten nur so Oldschool Synthies. Und wie heißen die, dass ich die nachher verlinken kann? Lüttrück. Lestrucs. Alles klar. Sie kommen, glaube ich, aus Frankfurt. Tja, da bleiben wir doch noch bei den Instrumenten. Ich überlege gerade mal, was ich noch kenne. Ich bin da nicht so bewandert. Ich kenne immer nur den ganzen Technikkram. Bei mir hat das alles erst angefangen mit irgendwelchen Trecker-Programmen auf dem... war das? Ne? C64 noch nicht, aber irgendwann auf dem PC. Da hat so dieser ganze Kram bei mir angefangen, um es jetzt einfach mal so von der elektronischen Richtung aufzurollen. Erst mit irgendwie Trackern und dann so Reason und Rebirth und ja. Ja, die habe ich ja von dir dann immer gekriegt. Auch mit rumgespielt. Ich guck mal, warte mal, da müssen wir nachher noch irgendwie so ein so editieren ist ja nicht. Wir müssen dann einfach so ein... Ach, so ein Beep. Ja, so ein Beep, das kommt nicht zu euch durch. Ich hab was. Du hast... Sehr schön, das hätte ich gerne nachher nochmal zum drüberlegen. Was war das jetzt? Das ist... Ich hab hier so eine Tröte. Ja, wie heißen die denn? Die haben doch auch so Namen. Nee, das sind diese Nasenflöten, oder? Nasenflöten? Es hat so eine Membran drin, ist so aus Metall. Und du summst so rein, oder? Genau, und du machst einfach so eine Melodie. Ich finde ja, damit solltest du mal ein Intro einspielen. Das kann ich jetzt so spontan. Ja, nee, ich bin gerade am Überlegen, wie das Ding heißt, weil das hat auch irgendwie. Wir können Jam-Session machen, alle meine Entchen oder sowas. Ich spiele auf der Gitarre und du spielst dann die Flöte. Membran-Nasenflöte. Das ist gar keine. Ich glaube nicht, dass das Ding Nasenflöte heißt. Ja, und dann spielt er noch irgendwie was GEMA-geschütztes und dann könnte er mich nächste Woche im Gefängnis besuchen. Echt, ey. das ist doch. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht, das erkennt man noch nicht wieder. Ich weiß nicht, ich habe heute mein Google Plus aufgemacht und da ist irgend so eine bayerische Politikerin mir gefolgt. Von den Freien Wählern. Meinst du, die GEMA-Verstöße? Ich weiß nicht, irgendwer muss es doch machen. Du solltest den Podcast auch aufgeben, wenn schon Politiker dir folgen. Ja. Kann so toll nicht sein. Ja, wer weiß, guck, wir haben hier letzte Woche über den Bundestrojaner. Ja. Die haben uns jetzt. Stimmt. Verdeckte BKA-Truller. Gott sei Dank können sie mich nicht orten. Ja, du hast gut, du kannst einfach wegfahren. Fängst dir an mit irgendwie Anschuldigungen und dann zack, bumm. GEMA-Verstöße. Ich weiß ja jetzt auch keinen, dass du irgendwo in Karlsruhe auf irgendeinem Parkplatz mit Radweg bist. Und flüchten kannst du auch nicht mit 75 PS. Du bist quasi im Arsch. Ja, aber das ist ja nicht live, oder? Nee, aber in Wirklichkeit nehme ich schon gar nicht mehr auf und ich uploade schon nur, damit nachher die ganzen Fanboys so bei dir am Wohnmobil. Ich bin gespannt, wenn es gleich klopft. Ich schlafe ja nicht. Hast du Erfahrung? What's up? Naja, und wer von euch hat schon die neue Droge Krokodil probiert? Oh ja, das ist ja auch wieder ein cooler Aufhänger. Ich habe gestern oder vorgestern Abend habe ich den Artikel auf Welt oder Zeit oder sowas irgendwie gesehen, habe mir auch nur gedacht, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Und bin dann mal tiefer in die Recherchen eingestiegen, so über Wikipedia und sonst was, und habe mir dann mal das ein oder andere Bildmaterial oder Videogedöns angeguckt. Das ist ja schon scheiße abgefahren, ne? Ja, der Jan noch nicht im Bild ist, gibt's wohl... Nee, ich bin überhaupt nicht im Bild. Ich glaube, das kommt sogar aus, was ich gehört habe, wurde das erste Mal in USA irgendwann in den 30ern hergestellt, aber so der Buben scheint jetzt irgendwie aus Russland zu kommen. Das ist irgendeine Morphingeschichte, auf die Junkies jetzt umsteigen, weil die keine Kohle mehr für Heroin haben, was irgendwie aus kodeinhaltigen Arzneimitteln erzeugt wird, und dann kippst du da noch Benzin und geriebene Streichholzköpfchen und sonst was rein. Und kriegst dann halt irgendwie crazy, crazy Shit-Zeug raus, was dich von innen kaputt macht, und deswegen heißt das Krokodil. Und ja, ich setze später nochmal irgendwie einen Link auf die Wikipedia, und da kann ja jeder unten mal selber die Links klicken. Da gibt es dann so Bilder von irgendwelchen Armen, die einfach abfallen und Knochen, die rauskommen. Ganz, ganz böse. So in dem Artikel stand irgendwie drin, so die durchschnittliche Lebenserwartung ist halt ab dem ersten Konsum höchstens ein Jahr, weil dir halt einfach das Fleisch von den Knochen fällt. Krass. Ja gut, was du da für einen Mist spritzt. Du spritzt da Benzin und irgendeine komische braune Masse, die am Ende mal rauskommt. Ich habe gelesen, dass es Krokodil heißt, weil sich irgendwie da Ekzeme bilden und die Haut drumherum grün wird. Klingt nicht gut. Ja, da sieht man auch schon wieder, wie unterschiedlich. Also ich habe halt auch in zwei oder drei Artikeln reingelesen, und je unseriöser die Presse wurde, desto mehr Zeug war dann noch drin. Also als es dann irgendwann zur Springerpresse ging, war dann halt noch Quecksilber und sonstige Schwermetalle dabei. Schwermetalle. Also hat noch keiner von euch probiert, ne? Nee, ich hab's nicht so mit Reptilien. Wie ist denn die Wirkung von dem Tarn? Warte mal, du kommst gerade wieder ganz, ganz böse rein, deswegen machen wir hier nochmal schnell. Na, jetzt geht's wieder. Was meintest du? Ich wollte wissen, wie die Wirkung ist davon. Wie sich das auswirkt. So auf deinen Geist. Man hört Leute nur noch ganz abgehackt. Man hört Leute nur noch ganz abgehackt. Machen wir doch nochmal die Schnellreinitialisierung. Zack. Da kommt er wieder. Ja. Ich glaube, das kann dir keiner sagen, weil dann fällt dir die Zunge ab oder sowas. Krokodil, ne? Ich kann ja nochmal den Pöp-Pöp-Sound holen, aber dann wird wieder vorgeworfen, das ist geklaut aus anderen Podcasts, deswegen lasse ich den einfach hier weg. Obwohl ich ja so eine finde... Liste mit Themen. Was? Hast du eine Liste mit Themen? Nee, wir haben keine Liste mit Themen. Wir lassen das immer spontan entstehen. Planlos seit 12 Folgen. Genau. Das Ziel ist eigentlich nur irgendwie die Stunde voll zu kriegen. So für mehr Daten im Internet zu sorgen. Ah. Verwirrung. Verwirrung, genau. Ich habe jetzt die Beschreibung, glaube ich, auch mal irgendwie geändert in Planlosigkeit. Das ist das Konzept. Damit der YouTube-Kommentar, der iTunes-Kommentar irgendwie besser passt. Wie viele Leute hören die Sendung mittlerweile? Was haben wir denn da so? Ich kann nur mit Downloadzahlen dienen und das sind im Schnitt so, 300. War das ja auch über eine Woche verteilt. Das ist mir immer noch ein Rätsel, wie das jemand hören kann. Ich wurde heute an der Arbeit von einem angesprochen. Der hat gemeint, hier, du machst doch einen Podcast, kann man da auch mal irgendwie dabei sein. Ich habe neulich meine Freundin dabei ertappt, wie sie Netzgespräche gehört hat. Echt? Ich grüße meine Freundin. Hallo Ida, wenn du es nochmal hörst. Ich auch, hallo. Du brauchst doch so eine Liste mit Themen. Ja, dann mach doch mal eine. Was brennt dir denn auf der Seele? Boah, der ist nix. Jetzt weißt du, warum wir keine Liste haben. Weißt du, es würde auch nichts bringen, eine Liste zu haben, die dann leer ist. Aber wir können ja hier, wir haben ja hier diesen Crazy Formspring Account, auf den, glaube ich, noch keine Sau irgendwie was draufgeschrieben hat. Da kann man so... Ach, du knarzt hier schon wieder rum. Ach nee, warte mal, ach, das bin ja ich. Nee, ich muss das wieder ausmachen, so. Also ich höre euch noch richtig gut, alle, die jetzt was Komisches hören haben. Echt? War doch alles, okay, jeder, der komische Sachen hört, ist voll auf Krokodil. Ja, genau. Ich glaube, ich muss noch ein Krokodil aus meinem Kühlschrank holen. Ich könnte jetzt auch noch mal mein Getränk aufmachen hier. Ja, Christian, was trinkst du denn heute? Ja, wie immer hier irgendwie Cherry Energy irgendwas. Cherry Energy irgendwas. Ja. Gar nicht geploppt. Ja, aber es hat gezischt. Gezischt? Nee, meinst du, es hat nicht gezischt, richtig, oder? Ja, was zischen hören? Ja, sowas Kronkorkenartiges. Ich kann ja mal gucken, wer da draußen vorbeifährt auf dem Fahrradweg. Den reinbitten. So Casting. Casting, genau. Ich werde das Mikrofon hinhalten und so, hier, sprich ins Internet. Genau. Aber es ist ziemlich ruhig geworden da draußen. Ja, die Studenten, die müssen ins Bett. Ja, ist ja schon spät. Ab 10. Du gehst doch jetzt wahrscheinlich auch als Student durch, oder? Weil die Studenten kriegen ja auch alle keine Wohnung, müssen wahrscheinlich irgendwo in Zelten vor der Uni übernachten. Die habe ich noch nicht getroffen. Vielleicht soll ich mal nach München fahren. Seit wann ist das denn so? Ich habe irgendwann jetzt hier beim durch den Fernseher seppen sowas gesehen, wo auch so Studenten meinten, ja so, ich kriege irgendwie keine Wohnung und keine WG und gucke mir ends alles an. Und wenn es gar nicht klappt, dann hole ich mir halt irgendwie ein Zelt. Ich habe gedacht, das ist Verarsche, das... aber wenn ihr davon jetzt auch redet, also... Ich habe mal irgendwie studiert, aber da war die Wohnungssituation eigentlich relativ überschaubar. Aber ich meine, das ist doch keine Alternative jetzt irgendwie so, um Zelt dein Studium zu beginnen, oder? Oder Campus, macht man das jetzt wieder so? Oder ist gleich so mit die Occupy-Bewegung drin? Schön wär's, ja. Aber ich glaube, das Problem ist, dass sie jetzt diesen Abiturjahrgang, den 13. entfernt haben, in einigen Bundesländern, glaube ich. Und Außerdem die Bundeswehr abgeschafft haben und auf einmal stehen da verdammt viele Studenten und die kommen alle nicht unter und das ist eher das Problem. Ach, Studenten, wir brauchen mehr Förster und mehr Holzfäller. Ja. Ja, das ist meine Strategie, um irgendwie die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Förster und Holzfäller. Das ist bestimmt ein cooler Beruf. Was? Wir haben doch gar nicht so viel Wald, oder? Naja, der Förster ist ja dafür da, irgendwie auch den Forst aufzuziehen. Und der Holzfäller kümmert sich halt dann um den Rest und dann hast du so ein. Aber wo willst du noch Forst aufziehen? Ist alles bebaut. Ich weiß nicht, auf Ebene 2. auf Da muss Ebene man halt 2. kreativ werden. Dass da noch keiner drauf gekommen ist, Mensch. Peter Hartz sitzt in Saarbrücken, ja, und macht sich immer noch einen Kopf über Arbeitslosigkeit und du hast hier den Masterplan. Ja, aber jetzt ist es ja veröffentlicht, also wenn irgendwann mal so ein Politiker ankommt, ne, ihr wisst, von wem er es hat. Das ist ja das, weißt du, das ist der Masterplan. Mit dem Bundestrojaner kriegen sie uns, dann folgt uns die bayerische Ministerin, hört hier im Podcast den Masterplan und dann übernehmen die das alles. Brauchen noch gar keinen Bundestrojaner, um uns zu folgen. Gehen einfach auf dein Profil. Machen sie doch schon. Aber dann hören die ja nicht, was wir hier sagen. Ah. Davor und danach. Wer weiß, gibt es hier einen Scanner für einen Bundestrojaner mittlerweile? Die Ja. haben doch behauptet, sie können den erkennen, oder? Ich Die glaube, die ganzen haben Signaturen eingereicht. Ich glaube, die haben irgendwie Signaturen einge oder noch bescheuerter, dass irgendwelche Leute, die für das Ding verantwortlich waren, das Teil testen wollten in so einer Online, ja, in so einer Art Online-Scanner. So nach dem Motto, wird es gefunden oder nicht, aber das dann irgendwie so ein Service war, der halt dann auch neue Signaturen halt wieder zurück in die Industrie übermittelt. Also sich selbst sozusagen das Ei gelegt. Ich finde, der bräuchte so einen Disclaimer. Wollen Sie abgehört werden oder nicht? Wollen sie wirklich abgehört werden? Wenn der installiert wird. Ja, aber wir machen das ja hier nur, um abgehört zu werden. Ah, okay. Du weißt ja, Stimmt. einfach mehr Daten erzeugen und, ne? Da kommt ein Auto. Was will das hier? Das sind sie ja. Gleich passiert so voll die Horrorszene. Du hörst nur noch schreien und Das sind sie. Scheiße. ein Gemetzel. Aber du kannst den dann einfach rausschmeißen, wenn das passiert, dann können wir zu zweit weiter quatschen. Ne? Ja, dann haben sie seine Protokolldateien. Jetzt hat's Licht ausgemacht. Wer weiß. So 50 Meter von mir stehen geblieben. Ich finde, das Ganze gibt dem ja irgendwie noch so eine andere Dynamik. Das nächste Mal fährst du irgendwo in den Wald. Ich wollte eigentlich am Rhein stehen, aber leider war der UMTS-Empfang so schlecht. Da hätten wir immer Schiffe im Hintergrund gehabt. Oder bei den Wohnmobilfahrern ist es auch lustig, da stand ich letztens und da kam dann die Polizei, weil die Rentner sich gestritten haben. Echt, Weil die ist das meisten so? Wohnmobilfahrer sind Rentner. Ja, das hast du ja auch immer in so, ja, bei so Campingplätzen mit so Dauercampern oder sowas auch sehr häufig, ne? Oder Tom, du weißt es doch Ja, auch hier, aber ich als wir glaube, ganz unsere viele, die fahren, kaufen Zeltaktionen sich damals Wohnmobil und sind hatten, dann ich meine, die weggezogen. Zeltplätze. Bei unseren Zeltaktionen damals, die Zeltplätze waren ja auch relativ hoch von der Bealterung. Ja, ich glaube, das ist auch. Ich glaube, das ist normal. Auf irgendwelchen Campingplätzen, da ist, glaube ich, relativ eher relativ älteres, altes Volk unterwegs. Also, ohne das Wohnmobilfahrer jetzt. insgesamt sind alt. Überall. Egal, wo man sie trifft. Die jungen Das ist immer Leute, so. die können sich dann sowas gar nicht leisten, so ein Wohnmobil, was irgendwie eine Eigentumswohnung kostet. Ja. Was ich mal der Hammer finde, wir hatten vor einigen Wochen, als das Wetter noch besser war, eine Radtour gemacht von Trier bis nach Koblenz. Und da kommt man ja auch, fährt man in der Mosel lang und kommt an unendlich vielen Campingplätzen vorbei. Und da sitzen ja Leute, die machen da tatsächlich irgendwie ihren Jahresurlaub oder keine Ahnung, ihren Rentnerurlaub und sitzen dann da 3, 4 Wochen an so einem feststehenden Häuschen und starren eigentlich nur auf diesen Fluss und da ist ja eigentlich nichts und die tun wirklich 4 Wochen lang nichts anderes, als ihren Hunden nachzuschauen, wie sie irgendwie über die Wiese fallen und das finde ich immer voll... Ich glaube, die machen Networking mit den anderen Campern. Naja. Ja, ich weiß nicht. Das wirkt immer so trist. Also ich sehe ganz oft welche, die kommen irgendwie an Rhein oder so, wunderschöner Ort, stellen sich dann dahin und fahren die Satellitenschüssel aus. Schon morgens um 10 habe ich das schon gesehen. Das ist wahrscheinlich auch schon 1000 Mal da gewesen. Wahrscheinlich fahren die dahin, weil sie da am besten Empfang haben, so wie du an Unipark. Stimmt wahrscheinlich. Dann schön Formel 1 gucken. Siehst du, du bringst es wieder voll raus mit deinem Sport. Letztens schon Fußball, jetzt wieder Formel 1. Ja. Vettel ist Weltmeister, juhu. Das ist nicht so mit. Ich werde immer zum Fußball gucken, gezwungen, aber das kriege ich auch nicht mit. Die Pausen sind länger als sonst, oder? Die Pausen sind länger als sonst, aber wir sind ja auch viel mehr als sonst. Weißt du, du musst es ja hochrechnen, Dreisatz und so. Ich habe schon gedacht, das ist wie so eine Telco in der Arbeit, wo dann alle durcheinander reden und jeder versucht, sich zu behaupten. Nein, wir sind hier diszipliniert. Ja, das stimmt. Ist gut. Wir reden entweder alle oder gar keiner. Nee, jetzt will ich mal was sagen. Du hast auch das Problem, dass du mit der Musik im Hintergrund diese Pause nicht rausschneiden kannst, oder? Ach, Pausen rausschneiden? Wo sind wir denn hier, Mann? Schrei mich nicht so an. Weißt du, wir können hier unsere Pausen nicht weiter wegmachen, ne? Weil die sind halt einfach schon da. Und der geneigte Hörer, der kann halt entweder mit den Pausen leben oder kann halt auf Next drücken. Auf die nächste Folge. Ja. Oder auf die alte Folge. Ja, oder auf was weiß ich, Next Track halt. Also, lieber Hörer, falls du bis hierhin durchgehalten haben solltest, Respekt. Danke. Du bist entweder cool oder krank. Netzgespräch. Aber wobei, wir kriegen ja auch hier thematische Rückmeldungen. Also, wir haben ja hier letztens noch den Comment bekommen, wo wir nochmal aufgeklärt wurden bezüglich des Displays, was du da irgendwie angeschnitten hast in der N24 Hacker Keller Situationsgeschichte da. Ja, stimmt. Und zu irgendeiner alten Folge auch noch. Also es passt schon alles. Was gibt's denn sonst für Leserbriefe? Gibt's irgendwelche Wünsche? Ja, mach doch mal den scheiß Hintergrundsound aus. Ja, machen wir aber nicht. Ich würde ja schon fast sagen, irgendein Alleinstellungsmerkmal braucht man ja. Jetzt höre ich den Hintergrundsound auch. Ja, den habe ich mal angemacht. Vielleicht kommen euch die Pausen dann nicht so schlimm vor. Dann hast du auch ein Alleinstellungsmerkmal. Technische Pannen, viele Pausen, nervende Musik im Hintergrund. Bescheuerte Gäste. Bescheuerte Gäste. Das habe ich jetzt nicht verstanden, den letzten Punkt. Ja. Oh, wann ist denn die Stunde endlich rum? Ja, entweder jetzt so oder in 5 Minuten. Mensch. Du brauchst doch so einen Themenzettel, glaube ich. Ja, es ist ja schon... Was ist denn nicht mit dem Buch? Mit dem Buch. Das Buch liegt hier. Von dem Buch habe ich dir noch mal ein paar Scans geschickt. Sind die nicht angekommen? Doch, aber die habe ich jetzt gerade nicht hier. Ja. Buch? Welches Buch? Ja, was hätte ich mit den Spans tun sollen? Hätte ich dann einfach so einschauen sollen, ach du, was mir neulich wieder untergekommen ist, zufällig? Ja, also, genau so geht es mir, deswegen liegt das Buch noch hier. Wir haben hier das Themenbuch, was uns in so Situationen, wenn so eine Pause entsteht, irgendwie retten sollte. Aber, ja, ich habe mir es noch nicht angeguckt. Und ich sage jetzt auch nicht, was das für ein Buch ist, weil es soll noch geheim bleiben. Das bleibt über die nächsten 200 Folgen geheim. Ja, genau. Und so. Der Sound ist auch fertig im Hintergrund. Dann haben wir ja wieder, wie die letzten zwei Male, könnten wir einfach sagen, ja, tschüss, geneigte Hörer, und macht euch da mal Gedanken, was wir hier für ein Buch haben. Das war die beste Folge, die wir hier hatten. Ja, dann machen wir das doch einfach. Dann sage ich hier schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht, je nachdem ihr entscheidet es. Und ja, ich übergebe den bescheuerten Gästen nochmal das Wort. Nächstes Mal was? Nächstes Mal mit Themen. Nächstes Mal mit Themen. Ja, du hättest ja auch ein bisschen mehr erzählen können hier, ne? Groß auf Weltreise. Ja, ihr hättet mich schon was fragen müssen. Ja gut, dann haben wir noch irgendwie... Ja. Oder ich stelle mich nächstes Mal an einen interessanteren Ort. Irgendwie auf irgendeinem Platz, wo ganz viele Leute sind. Ja, aber das hört sich zumindest schon mal danach an, dass wir irgendwie in Zukunft nochmal mit dir rechnen können. Ja, sicher. Ja, cool. Solange ich hier noch wohne. Ja gut, dann ich habe schon tschüss gesagt. Müsst ihr noch tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.